Roman. Ja, guten Abend. Sie wollten, dass ich in einer Stunde anrufe? Ja. Können Sie mir Ihre Geschichte jetzt erzählen? Ich habe schon mal erklärt. Also ich hatte einen Arbeitsunfall gehabt. Und meine Unterlagen im Krankenhaus gefälscht wurden. Ich wurde nicht richtig untersucht. Meine Beschwerden wurden ignoriert. So haben die mich nach 20 Tagen entlassen, obwohl ich Rippen gebrochen gehabt, Bandscheibenvorfälle und weitere Verletzungen gehabt. Mhm. Und sie haben auch in den Entlassungsbrief nicht eingetragen, dass ich Gehirnblutung hätte während Unfall bekommen. So habe ich Probleme danach mit GBG gehabt, die wollten nicht anerkennen. Ich habe gekämpft, wie ich könnte. Ich habe einige Anwälte engagiert und einer davon hat meine Unterschrift gefälscht, das Geld von gegnerischer Versicherung kassiert. Ich habe gegen ihn eine Anzeige erstattet, ich wusste darüber nicht. Erst als ich später einen anderen Anwalt beauftragt habe, wurde mir darüber bekannt geworden. Aber der andere Anwalt wollte auch nichts machen. So, letztes Jahr habe ich noch einen Anwalt gefunden, was heißt gefunden, er hat mir selbst seine Dienste angeboten, das war mein ehemaliger Lehrer, während ich Fahrschule besucht habe, als ich Ausbildung zum Fahrlehrer gemacht habe. Er hat bei uns Rechtsunterricht geführt und ich habe ihm die Beweise hingebracht, dass er meine Unterschrift gefälscht hat, weil 4 Tage vor dem Vertrag, das er abgeschlossen hat, in meinem Namen, ich habe ihm ein Fax zugeschickt, dass ich verbiete ihm, in meinem Namen wieder schriftliche, wieder mündliche und jegliche Verhandlungen mit gegnerischer Versicherung zu führen. Ja. Und er hat da habe ich ihm Fax vorgelegt und mit Sendebericht. Und er hat nach ein paar Monaten, also im Februar habe ich von ihm Papiere bekommen, er hat diesen Fax frisiert. Da kann man nicht feststellen, dass der Fax wurde am gleichen Tag zugeschickt hat und bestimmte Zeit. Obwohl ich habe ihm Original gegeben, mit blauen Kugelschreiber habe ich unterschrieben, da war mein Unterschrift mit blau. Und Original von Sendebericht. Er hat mir mehrmals gemachte Kopien davon gemacht, zurückgegeben. Und da wurde diese Datum frisiert. Mhm. Also während Unfall bin ich arbeitsunfähig geworden. Seit über fast 3 Jahren bin ich arbeitsunfähig. Ich habe Behindertenausweis. Und ich kämpfe, wie ich kann, aber ich kriege keine Hilfe von Anwälten, während noch vom Politiker und noch von jemandem. Also. Wer ist denn der Unfallgegner? Das ist eine Dame gewesen von einem reichen Firmenbesitzer. Nochmal, wer ist das? Eine Frau von einem reichen Firmenbesitzer. Aha. Was für eine Firma? Also der Wagen wurde auf eine Firma zugelassen, soviel ich weiß. Und diese Frau war seine Ehefrau. Möchten Sie den Namen wissen? Ja. Das ist Frau Essig. Ja, welche Firma war das denn? Das ist eine große Firma bei uns in Mannheim. Die handelt mit Gewürzen und sowas. Mhm. Wie groß ist die Firma denn? Oh, weiß ich ja nicht genau. Ich habe nicht arrangiert. Also bestimmt mehr als 100 Personen. Ich weiß nicht genau. Ich hab mich darüber nicht interessiert. Und gegnerische Versicherung, also diese AXA, an die ich mich gewendet habe, die hat gesagt, wir haben das Geld auf deinen Anwalt ausbezahlt und uns interessiert das nicht. Obwohl ich habe ihnen Fax zugeschickt, dass ich habe ihm keine Vollmacht gegeben, er dürfte nicht von meinem Namen handeln. Aber die bestreiten alles, haben gesagt, für uns ist die Sache nicht, das ist dein Problem. Mhm. Weil der Gegner zur Zahlung verpflichtet, wegen des Unfalls? Was heißt verpflichtet? Also, Ja, ich weiß nicht, Eigenbeteiligung oder sowas. weiß ich ja nicht. Also, Was war, ja, vorsätzlich vielleicht. weil ich wollte, dass ich zu dem Gericht erscheine, weil gegen diese Unfallverursacherin wurde eine Sache bei der Staatsanwaltschaft angeführt, aber in Klammern angeführt, damit sie nicht später bestraft wird irgendwie. Und ich wurde nicht eingeladen und ich konnte auch nicht meine Verletzungen mitzuteilen und alle anderen Sachen, wie der Unfall passiert. Das heißt, es gab eine Strafverhandlung? Ja, gegen sie, aber ich wurde nicht eingeladen, ich wurde überhaupt nicht, ich wurde nicht benachrichtigt, wann diese Verhandlung stattgefunden wird oder gefunden wurde. War diese Strafverhandlung wegen dieses Autounfalls? Ich schätze wegen Unfalls oder vielleicht Verstoß gegen Verkehrsregel, ich weiß nicht genau, weil ich habe nichts Schriftliches. Ich hab schon an Staatsanwaltschaft geschrieben, beziehungsweise an das Gericht, und ich habe sie gebeten, dass sie mich zu dem Gericht einladen, damit ich alles aussagen beziehungsweise vorliegen kann. Aber mein Brief wurde ignoriert. Haben Sie denn zurzeit eine angemessene Entschädigung für Ihre Arbeitsunfähigkeit? Nein, habe ich keine Entschädigung bekommen, wie ich schon gesagt habe. Also dieser Anwalt hat ohne meinen Erlaubnis, ohne meinen Willen, meine Unterschrift gefälscht, 6.000 von gegnerischer Versicherung kassiert und weggegangen. Ich habe gegen ihn Anzeige erstattet, aber das hat nichts gebracht einfach so. Die Staatsanwaltschaft hat gesagt, er hat so viele andere Verstoße gemacht, wir können nicht 20 Mal bestrafen. Wer hat 20 Verstoße gehabt? Also dieser Anwalt. Ach so. Ja, aber dann frage ich mich auch, warum, wenn er 20 Verstoße hat, warum die konnte er nicht an einem Tag machen, ja? Warum Staatsanwaltschaft hat bei ihm nicht seine Anwaltsrechte zurückgezogen oder sowas? Da frage ich mich ja auch, ja. Die wurden nicht an einem Tag diese Verstoße gemacht, ja? Ja. Kann nicht mehr Verstoße in einem Tag machen. Meine, also diese Verstoße, die er gemacht hat, wenigstens ein Jahr gezogen haben. Was war das denn mit der Unterschrift? Hat der Rechtsanwalt da eine Unterschrift nachgemacht, sodass es aussieht, als ob das ihre gewesen wäre? Ja, stimmt. Also im Vergleich hat er das nachgemacht. Ja, im Vergleich. Was Im für ein. Vergleich mit gegnerischer Versicherung. Er hat von meinem Namen unterschrieben, also er hat unterschrieben, als wäre ich das gemacht habe. Aber das ist nicht mein Unterschrift, das ist gefälscht. Ich habe das nicht gemacht, weil ich hab sofort nach dem Unfall begriffen, dass meine Verletzungen zu stark sind, weil ich hatte kein Gefühl in meinem Körper gehabt. Und ich wusste, dass da schon was Schlimmeres passierte. Obwohl die Ärzte, zu denen ich gegangen bin, haben nicht meine Beschwerden wahrgenommen, beziehungsweise wollten nicht untersuchen. Erst später wurde sich herausgestellt, als ich mehrere Ärzte gewechselt habe, da wurde herausgestellt, dass ich Bandscheibenvorfälle habe, also zwei Bandscheiben, Wirbelkörper gedreht. Skoliose während diese bekommen, dann Halswirbelsäule Verletzungen, dann drei Rippen gebrochen auch. Da alles erst später herausgefunden wurde. Und mit den gebrochenen Rippen sind Sie aus dem Krankenhaus entlassen worden? Ja, ich wurde entlassen, obwohl ich habe immer gesagt, ich kann nicht atmen, ich habe Schmerzen. Ich habe sie gebetet, ich habe bei den Ärzten Folgendes gesagt. Ich habe gesagt, bitte untersuchen Sie mich gründlich, weil mein Bruder wurde im Krankenhaus gestorben, weil seine Beschwerden wurden von Ärzten ignoriert. Aber die haben nicht reagiert. Was hat denn der Bruder gehabt? Bitte? Was hat der Bruder denn gehabt? Er hat irgendwie, Moment mal, er hat stark vergiftet, er wurde vergiftet. Wovon? Ja, weiß ich ja nicht. Ich habe keine Papiere gelesen. Das war schon seit einigen Jahren. Mhm. Ich habe sie auch gebetet. Ich habe gesagt, mein Herz schlägt so wie ein Motorkolben ohne Ölschmierung. Spricht raus. Ich habe ihnen gesagt, aber die haben aufeinander angeschaut, haben nichts gesagt und zwei Tage habe ich die nicht gesehen in meinem Zimmer. Nach zwei Tagen kam eine Schwester, die hat bei mir noch nie bis zu diesem Tag einen Puls gemessen oder sowas. Aber nach zwei Tagen, als sie das gesagt habe, hat sie bei mir gemessen, hat gesagt, du hast Herzrhythmusstörungen. Ich habe gesagt, natürlich habe ich. Ich leide davon. Ich habe starke Schmerzen. Ich habe zwei Tage vor diesen beiden Doktoren Bescheid gesagt, aber die haben nicht reagiert. Aber diese Herzrhythmusstörungen wurde auch nicht Entlassung Briefwidrig angeschrieben, weil es ist so, die gaben mir starke Mittel. Also ich war erstens, es ist so gewesen, ich wurde nach dem Unfall in Krankenhaus geliefert. Aber ich dachte vielleicht, da nichts passiert, ich wollte nur meinen Unfall registrieren lassen. Aber mir wurde gesagt, nein, du musst bei uns bleiben, ja. Und ich bin da geblieben, aber es wurde in eine Unfallabteilung. Aber sie haben mich nicht untersucht und wollten am nächsten Tag schon nach Hause entlassen. Aber ich hatte keine Papiere bekommen. Der Arzt hat mir gesagt, du kannst abends gehen. Aber ich habe keine Papiere bekommen und blieb noch eine Nacht übernachten. Morgen kam er, hat gesagt, du kannst nach Hause gehen. Ich habe gesagt, ich gehe nicht ohne Entlassungspapiere. Da hat er 27. Datum, weil Unfall war 26. Er hat 27. auf 28. Umgeschrieben, am gleichen Papier. Ich bin nach Hause gegangen. Aber was heißt gegangen? Ich wurde von Kollegen gebracht. Ich dachte, vielleicht wird mir besser. Aber ich wollte Dusche annehmen und es plötzlich, mein Kopf war tut weh, ich kriegte Schwindel. Ja, und starke Schmerzen, ich konnte nicht überhaupt mich bewegen, konnte nicht stehen. Ich habe zum gleichen BG-Krankenhaus angerufen. Mir wurde gesagt, kommen Sie zurück. Und ich habe diesen Fehler gemacht, dass ich zu diesem Krankenhaus zurückgekommen bin. Da wurde ich wieder nicht untersucht. Ich wurde wieder in eine Unfallabteilung verlegt, in andere Zimmer, zu anderem Arzt. Erst später haben die bei mir, also am 26. Unfall gewesen, erst 30. oder 31. Mai, haben die bei mir Computertomographie gemacht. Und die wollten mir nicht sagen, dass ich Gehirnblutung habe. Und erst später haben sie mich also nach dieser Computertomographie, nach zwei Tagen, weil die Computertomographie war irgendwie am Samstag, erst am Montag haben die mich in eine andere neurochirurgische Abteilung versetzt. Ich habe bei den Ärzten gefragt, was ist mit mir, warum, wieso. Sie haben gesagt, wir wollen dich beobachten, aber ich habe verstanden, das stimmt was nicht, weil ich war immer gesund und hier kann ich nicht meinen Körper verstehen, mich bewegen, also ich kriege keine richtigen Lebenszeichen von meinem Körper. Und danach, aber ich habe immer diese Frage gestellt bei den Ärzten und die haben mir gesagt, du hast eine Gehirnblutung 3:3:1 cm. Bist du zufrieden, hat er bei mir gefragt. Ich war wortlos, warum soll ich da zufrieden sein? So wie bei mir alles abläuft, warum soll ich zufrieden sein? Und so ist das gewesen. Aber am gleichen Tag, also ich wollte mit einem Arzt sprechen, von diesen beiden, die sind immer so wie Silens Bruder gegangen. Ich habe gesagt, darf ich mit ihnen bitte sprechen? Er hat gesagt, komm bei mir vorbei um 13 Uhr in meine Zimmer. Ich bin dahin gegangen und er hat mir diese Gehirnblutung auf Bildmonitor zwischen beiden Gehirnhälften gezeigt. Ich habe selbst gesehen, aber nach 20 Tagen Entlassung und keine richtige Behandlung, ich habe wegen diesen Medikamenten, die sie mir gegeben haben, habe ich Herzrhythmusstörungen bekommen. Und als ich mich beschwert habe, später schon, nachdem Schwester diese Herr hat mir gesagt, dass du Herzrhythmusstörungen hast. Ich habe denen gesagt, die haben mir gesagt, du musst entscheiden, oder aushalten, oder dein Herz geht kaputt, oder wir machen dein Schädel auf. Und praktisch, ich war so wie ein Gefangener, ich konnte nichts machen, ich hatte keine Wahl. Ich war in ihren Händen, die konnten mit mir machen, was sie wollen. Wer hat denn bei Ihnen die Rippenbrüche festgestellt? Es war also später, also nach der Entlassung aus dem Krankenhaus, bin ich zu einem Orthopäde gegangen. Aber er wollte mich nicht untersuchen. Er hat mir zugedrückt, mir war tut weh. Er hat gesagt, ich kann dich nicht behandeln. Ich frage nach Erlaubnis bei der DG. Gab mir einen Krankenschein für 2 Wochen. Nach 2 Wochen kam ich wieder zu ihm. Er hat gesagt, nein, ich habe noch keine Erlaubnis von der DG bekommen. Schrieb mir wieder eine Befreiung für 2 Wochen. Und hat mir gesagt, danach bin ich gekommen, hat gesagt, nein, ich habe noch keine Antwort bekommen. Du musst anrufen jede Woche und fragen. So habe ich gemacht und hat nichts gebracht. Danach wurde mir gesagt, du hast keine Erlaubnis zur Behandlung von der BG. Ja, so ist das gegangen. Da bin ich wortlos gewesen. Ich dachte, wieso, warum? Weil ich bin zu den anderen Ärzten gegangen und alle wollten nicht einfach so. Ich habe immer offen gesagt, dass ich hatte einen Unfall und ich möchte mich richtig untersuchen lassen. Aber alle haben reagiert. Da bin ich nach einiger Zeit zu dem anderen Arzt gegangen, also zu einem anderen Orthopäde. Er gab mir Spritze, ich habe selbst für Medikamente bezahlt, obwohl der BG hat mir auch kein verletztes Geld bezahlt. Das war schwierig für mich, ja. Er gab mir Spritze und danach, nach ein paar Monaten, hat gesagt, machte die Hände breit, hat gesagt, es tut mir leid, ich kann bei dir nichts finden, aber ich hatte Schmerzen, das kann doch nicht wahr sein. Erst nach einiger Zeit später habe ich noch einen Arzt gefunden, ich bin zu dem anderen gegangen. Erstmal bin ich in mich zurückgezogen, ich dachte, wieso, warum, es kann doch nicht wahr sein, dass alle Ärzte so unmenschlich sind, ja. Erst bin ich zu dem Dritten gegangen und hat gesagt, ich gebe dir eine Überweisung, aber geh nicht dahin, geh zu den verschiedenen, Entschuldigung, ich habe Probleme mit Gedächtnis wegen Unfall. Ja, und lassen Sie das weg und was dann? Also da wurde herausgestellt, dass ich diese 3 Rippen gebrochen habe und Bandscheibenverletzung, Wirbelkörperverdrehung und da bin ich auch dazwischen zu dem Krankengymnastik gegangen, mir es ist so, die gaben, machen, haben mir Massage gemacht und ich kriegte sofort Würgereiz. Mir war schlecht, ich konnte nicht sprechen, überhaupt fehlte am Luft. Da ist alles von angetragen wegen dieser Sache, wegen Übelkeit und Würgereiz. Erst später wurde herausgestellt. Ich hab noch bis heute lückenlose Krankenscheine. Ich habe alle Krankenscheine zu meiner Krankenkasse zugeschickt. Ich bin zum VDK gekommen. Ich dachte, die können mir helfen irgendwie. Ich habe überall Hilfe gesucht. Aber die haben mich so wie einen Penner behandelt einfach so. Und ich bin zurückgekommen. Ich dachte, da sind irgendwie Leute nicht, haben nicht alle Tassen im Schrank, was sollte ich denn sagen? Jetzt leide ich an Herzrhythmusstörungen und Blutdruck habe ich, ja, nehme ich Medikamente. Danach leide ich wegen Rückenschmerzen von Lendenwirbelsäule bis zum Halswirbelsäule, nehme ich Medikamente. Und wegen neurologischen Sachen, wegen Schwindel und plötzlich diese Würgereiz, Übelkeit, kriege ich wieder von Neurologen Medikamente. Ich bin schwer behindert. Mir wurde 60% gegeben, aber da wurden nicht meine Rückenverletzungen und Herzverletzungen und Kopfverletzungen eingetragen. Ja. Also nicht alle Sachen wurden eingetragen. Da wurden schon irgendwelche Kopfverletzungen eingetragen, aber da wurde nicht erwähnt, dass ich Gehirnblutung hätte. Und Herz und Rücken wurden nicht eingetragen überhaupt. Obwohl ich behindert bin, ich kann nicht ohne Stock bewegen. Jetzt führe ich so ein Leben, nur besuche Ärzte, Krankengymnastik, Apotheke, ich kann nicht immer ein Geschäft zu besuchen. Erstmal Probleme mit dem Geld, weil ich lebe von Sozialhilfe, ja, weil die BG hat mir abgestellt. Ich habe damals, ich habe noch ein bisschen Kraft gehabt, ne? In Oktober 2010, im Mai nach dem Unfall, bin ich zu dem Paradeplatz gegangen. Ich habe protestiert mit Plakat, aber es hat nichts gebracht. Ich habe versucht, an die Öffentlichkeit reinzukommen. Ich war bei einigen Zeitungen, also bei uns in Mannheimer Zeitung. Sie haben gesagt, wir können dir nicht, du musst irgendwo anders suchen. Wir können dir nicht helfen. So bin ich in mich zurückgezogen und es war schwierige Zeit für mich. Jetzt bin ich arbeitsunfähig, schwer behindert und mir alleine überlassen, von allem vergessen. Sie müssen jeden Tag am Stock gehen? Bitte? Am Stock müssen Sie gehen? Ich gehe mit dem Stock, ja, natürlich, ja. Wie weit können Sie damit gehen? Ich habe Probleme, ich kann nicht weit gehen. Wenn ich zum Geschäft gehe, da habe ich schon Schwindelprobleme auch. Es ist so problematisch. Aber Schmerzen habe ich fast ständig mit Rücken. Erstens, ich wurde nicht rechtzeitig behandelt, ja. Das ist Problem. Ist schon diese Schmerzen seit meinem Unfall, die sind schon chronisch geworden. Wie hat sich denn der Unfall zugetragen? Beschreiben Sie das mal genau. Wir standen an einem Ampel, an einer Schnellstraße, da wo man 70 fahren darf. Da sind drei Spuren, eine und andere Richtung, also auf dreispurige Straßenbahn sind wir gestanden, links. Wir sollten links, nächste links abbiegen und bei nächstem Ampel, ja. Hier war eine Zwischenampel einfach so. Für die Leute, die von Gegenseite abbiegen. Und eine Dame von hinten ist draufgefahren. Wir sind über 12 Meter von der Stopplinie nach vorne geschleudert worden, unser ganzer Wagen. Ich habe mein Bewusstsein verloren. Und danach, als ich in mich zugekommen bin, ich dachte, ach, was ist denn los? Ich habe bei der Schülerin gefragt, was ist denn los? Sie war auch nicht gleich verstanden, was da passierte. Meine Tür wurde angeklemmt wegen Unfall. Ich bin links auf die andere Seite rausgekommen bin und ich fühlte diese Schmerzen im Rücken und im Nacken auch. Und ich habe sofort irgendwie mein Körper so wie ein Blei geworden. Aber das, es nieselt auch, es war ein Regen, die Frau durfte nicht 70 fahren überhaupt da bei diesem Wetter. 45 wenigstens, am schnellsten sollte sie fahren, nicht mehr als 45-40 Kilometer pro Stunde, sie ist zu schnell gefahren. Und es ist so gegangen, es kam eine Polizei und zufällig ein irgendwelcher Arzt vorbeigefahren, Notarzt. Ich habe ihm auch Bescheid gesagt, was ist mit mir passiert. Er hat gesagt, du bist noch unter Schock, es wird nur alles sicher entwickelt. Aber die Polizei wollte nicht Unfall aufnehmen. Die hat gesagt, nein, wir warten nur, wir sichern nur den Unfallort. Nach 40 oder 50 Minuten kam andere Polizei, die sind weggefahren. Und die wollten auch nicht den Unfall aufnehmen. Da hat mir gedacht, die warten auf jemanden Bekannten. Einfach so. So ist das gewesen, ja. Erst Dritte gekommen, aber die haben bei mir fast nie gefragt oder wollten nicht fragen. Und nach dem Unfall wurde ich, also mein Wagen, Fahrschulwagen war Schrott. Ja, da kam ein ADAC-Fahrzeug, mein Fahrschulauto wurde geladen und ich bin mit dem Wagen zu meiner Fahrschülerfirma gefahren wurde. Ich dachte, dass vielleicht ich fahre nach Hause, obwohl ich habe mich schlecht gefühlt. Ich dachte, ein paar, drei Tage, weil ohne Wagen kann ich sowieso nicht fahren. Dachte, nach ein paar, drei Tagen, vielleicht komme ich wieder zur Arbeit. Aber waren Sie denn mit dem Fahrzeug beruflich unterwegs? Ja, natürlich. Ich bin Fahrlehrer vom Beruf. Es war während meinem Fahrunterricht, ja. Aber meine Kollegen haben mir gesagt, Nikolai, guck mal, der Wagen ist Schrott gefahren. Es kann viel mit dir was passieren, ja. Ich war so ein starker Mann, mit Seele und mit Gedanken und mit allen Sachen, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass von einem Tag kann man ein Invalide werden, beziehungsweise Behinderer. Und ich habe auch die angehört und bin ich zu dem, wurde wieder von Kollegen von der Fahrschule zum Krankenhaus gebracht. Ja. Sie können aber die Schuldige noch immer verklagen. Das heißt, die Verjährung bei gesundheitlichen Schadenersatzansprüchen ist 30 Jahre. Wen kann ich verklagen? Ja, einen Schuldner. Ja, ist in Ordnung, aber wie kann ich das machen? Wie ich schon gesagt habe, die Anwälte, die ich engagiert habe, es ist so, die nehmen Verbindung mit DBG bzw. mit Unfallschuldner, die bekommen Geld, ich weiß das. Deshalb platzen die diese Sache, die wollen nicht hören, die ziehen diese Sache durch, einfach so, tun nichts. Und danach, wie der letzte Anwalt hat mir gesagt, es tut mir leid, obwohl er hat selbst gebetet, gib mir die Sache, warum bist du nicht auf mich sofort gekommen? Ich helfe dir. Ja, es war im Oktober letztes Jahres. Und im Februar dieses Jahres hat er mich angerufen und hat gesagt, es tut mir leid, ich weiß nicht, wie viel ich Geld verlangen muss für deinen Unfall. Ich habe gesagt, wieso wissen Sie nicht, erstens 20% von meinem Lohnnachzahlung, Sie müssen Sie mir für 3 Jahre nachzahlen. Und später können wir doch was unternehmen. Ja? Nein, ich schicke dir Papiere, ich werde nicht weitermachen. Und hat mir frisierte Papiere zugeschickt, wie ich schon gesagt habe. Genauso mit dem anderen Anwalt gewesen, der meine Unterschrift gefälscht hat. Ich wusste nicht darüber. Ich habe von ihm 6 Monate nicht gehört. Ich habe versucht, also anderen zu finden. Und der andere hat auch 6 Monate zugezogen. Hat auch nichts gemacht. Dazwischen bin ich zu den anderen Anwälten gegangen. Ich habe sie ihr geschrieben, dass ich habe sie gebeten, ehrlich zu mir sein und die Sache so wie für eigene Familie zu führen. Und sie hat mir einen Brief zugeschickt, du traust mir nicht, aus diesem Grund werde ich nicht deine Sache führen. Hat von mir damals 100 Euro kassiert und hat einen Brief geschrieben und das war's. Wie viele Rechtsanwälte hatten Sie konsultiert? Insgesamt sagen wir so, sechs bestimmt. Sechs, sieben Anwälte bestimmt, ja. Sofort nach dem Unfall, bin ich zu einem Anwalt gegangen. Was heißt gegangen? Ich wollte nur erklären, weil es ist so, von meinem Arbeitgeber konnte ich nur nach 4 Wochen bekommen, dieses Verletzungsgeld, ja. Aber ich brauchte für Anwalt, weil ich wurde. Seit Januar 2010 bin ich auf Gerüchte für Beschäftigung angestellt wurde. Und ein paar Tage vor dem Unfall wurde ich festangestellt. Ja. Ich brauchte Geld, ich habe nichts bekommen. Ich brauchte Geld für einen Anwalt. Aber ich wollte fragen, ob kann ich irgendwelche Vorschuss von gegnerischer Seite bekommen und die Sache richtig an die Linie bringen. Ich bin zu einem Anwalt gegangen. Ich habe ihm erklärt, gucken Sie, so ist das. Wie viel können Sie für mich rausziehen in meinem Fall? Er hat gesagt, 300 oder 400. Es war mir lächerlich einfach so. Und ich bin einfach nach Hause gegangen. Ich habe gesagt, nee, es tut mir leid. Dann muss ich diese Sache erstmal ablassen, habe ich so gesagt. Und nach 3 Monaten habe ich von diesem Anwalt einen Brief zugeschickt, als wäre er mich mit Detektei rausgesucht hat, als wäre ich von ihm irgendwie versteckt habe. Und noch seine 200 Euro als Beratung angestellt und noch für die Diktatsuche hat da auch noch Rechnung dabei reingemacht. Ich war empört einfach so. Ich hatte mit ihm keine Verträge bzw. Verhandlungen geführt überhaupt wegen dieser ganzen Sache. So ist das. So war mein erster Gang zum Anwalt, war schon schief gegangen. Wie lange ist das Ganze her? Also seit 26. Mai 2010. Wie alt sind Sie jetzt? Jetzt bin ich 53. Und aus welchem Ort sind Sie? Was heißt aus welchem Ort? Ich wohne in Mannheim seit 5 Jahren. Also Mannheim. Als ich zur Fahrschule, Fahrlehrgang gegangen, also wohnte ich in Nordrhein-Westfalen. Danach bin ich nach Mannheim umgezogen. Also einen Praktikumplatz hier in Ludwigshafen gefunden, wurde sofort angestellt. Also was heißt angestellt? Als Praktikant genommen, meine ich. Mhm. Da habe ich meine alle Prüfungen gemacht, mündliche Prüfung, ein Unterricht sollte ich Prüfung ablegen und frühere Prüfungen habe ich auch gut bestanden. So ist das. Jetzt lebe ich von Sozialhilfe und ich kämpfe, wie möglich wäre. Die BG schmeißt einfach so, die will mit mir nicht sprechen per Telefon, beziehungsweise antwortet nicht auf meine Briefe, Faxe überhaupt. Für die ist die Sache klar, weil die figurieren da mit falschen Papieren, das weiß ich hundertprozentig, weil ich wurde letztes Jahr im Juni irgendwie von der BG zu meinem Arzt eingeladen. Er hat ganz andere Papiere in den Händen gehabt. Ich habe ihm meine gezeigt, er hat gesagt, ich weiß nicht darüber, ich habe sowas ja nicht. Ich habe gesagt, das weiß ich ja auch, deshalb möchte ich Ihnen zeigen und machen Sie bitte Kopie davon. Er hat gesagt, ich brauche keine Kopie, wollte nicht diese Sache irgendwie richtig in den Gang bringen. Suchen Sie immer noch nach einem Rechtsanwalt, der das Ganze übernehmen würde? Bitte? Entschuldigung, ich höre auch schlecht wegen dieser ganzen Sache. Suchen Sie noch nach einem Rechtsanwalt? Natürlich brauche ich einen Anwalt, der diese Sache gegen gegnerische Versicherung und gegen BG was unternehmen kann. Aber es ist so, ich hab schon alle möglichen diese bei Gerichtsamt, also ich habe genommen schon diese Sache gegen gegnerische Seite und alles Mögliche, weil ich kriege jetzt vom Gericht ja nichts, ja. Diese Beratungsschein, wie es heißt, ja, ja. Wie sieht es denn mit dieser Fälschung aus? Sie sagten, Ihr Rechtsanwalt hätte für Sie einen Vergleich gemacht und dabei selbst für Sie unterschrieben. Ja, ja. Obwohl dieser Anwalt hat überhaupt von mir keine Vollmacht gehabt. Und 4 Tage vor dem er meinen Unterschrift gefälscht hat, ich habe ihm 4 Tage davor einen Unterschrift, einen Brief zugeschickt per Fax mit Sendebericht. Ich habe da geschrieben, Sie ignorieren meine Schreiben, Sie tun alles so falsch. Ich verbiete Ihnen seit heute keine, ohne meine schriftlichen Erlaubnis, wieder mündliche, wieder schriftliche und andere Verhandlungen zu führen. Und danach hat er dann einen Vergleich gefälscht? Ja, 4 Tage. Also ich habe ihm diesen Brief der 3. März 2011 zugeschickt und am 7. hat er am 7. März 2011 hat er Vergleich abgeschlossen für 6.000 und das Geld in eigene Tasche reingesteckt, ja auch. Ja. Hat er Ihnen schon mal eine Rechnung geschickt, was er von Ihnen haben will? Mir hat er geschickt, ja, ja. Hat er mir damals zugeschickt, ja, ja. Wie viel Geld wollte er denn haben? 2.500 oder irgendwie sowas ähnliches oder irgendwie bei 3.000, so viel ich mich erinnere. Obwohl ich habe ihm früher geschrieben, dass ich während Unfall arbeitsunfähig bin und also diese, wie heißt, also diese Beratungsschein von Amt gehabt. Ich habe ihm das aufgeschrieben, aber wollte ihn nicht haben. Sie hatten einen Beratungshilfeschein und er hat ihn nicht angenommen. Nein, nein, nein. Hatten Sie den Schein vorher gehabt, bevor Sie zu ihm gegangen waren? Ja, natürlich. Es ist so. Ich bin zu ihm nicht gegangen. Ich bin mit ihm per Telefon gesprochen. Ich habe ihn im Internet gefunden, war rausgab, als er ein richtiger für die Recht kämpft. Ja. Ich habe ihm E-Mail zugeschickt. In diese E-Mail, ich habe ihm meine Verletzungen geschildert. Er hat mir versprochen, also ca. 30.000 damals. Ja. Deshalb bin ich auf ihn gewendet. Aber er hat mich betrogen einfach. Diese Kopie, ausgedruckte Kopie von diesem E-Mail, da wo er 30.000 mir angeboten, gesprochen hat, habe ich auch ausgedruckt. Mhm. Haben Sie in Ihrem Computer diesen Vergleich, wo die Unterschrift gefälscht ist? In meinem Computer nicht, aber ich kann scannen. Ich kann scannen, natürlich. Ja, das Papier möchte ich einmal sehen. Ich kann das machen, kein Problem. Ich habe doch Ihre Adresse. Ja. Okay. Kann ich machen. Ich hab an die AXA geschrieben, dass ich habe ihn verboten, Verhandlungen zu führen. Ich habe ihnen auch zugeschickt, diese Fax, wo es da steht, dass er darf nicht von meinem Namen wirkliche Verhandlungen zu führen. Aber die haben gesagt, für uns ist die Sache erledigt. Die reagieren nicht. Aber ich sage ihnen Wahrheit nochmal. Warum soll ich lügen? Ich sage ihnen Wahrheit. Alles, ich werde das später in meinem Buch beschreiben. Und einige Leute werden, bei einigen Leuten werden wahrscheinlich die Haare steifer. Weil alles, was ich bei den Ärzten erlebt habe und im Krankenhaus während meinem Aufenthalt, das ist unbegreiflich. Ich hatte Probleme im Krankenhaus gehabt mit Schmerzen. Ich hatte sogar Halluzinationen gehabt. Und ich konnte von keine Hilfe von Schwester oder Ärzten zu kriegen. Ja, das ist so wie einen Buchenwald oder ein Auschwitz oder sowas. Ja. Ich sage Ihnen Wahrheit nochmal, weil ich bin kein Lügner. Warum soll ich was rausdenken? Aber diesen Unterschrift sieht man sofort, das ist nicht meine Unterschrift. Dann brauche ich von Ihnen mehrere Papiere, also Ihre natürliche Unterschrift und die gefälscht ist. Na, natürlich, natürlich. Und ich hab auch damals an der Achse geschrieben, dass meine Unterschrift wurde gefälscht, das ist nicht meins, weil ich weiß meine. Und ich habe da geschrieben, dass diese Unterschrift wurde langsam gemacht, ja, nicht sicher, so wie ich mache. So wie unterbrochen, wenn man weiß nicht, wie man schreibt, dann führt man die Linie ganz langsam und so weiter. Natürlich kann ich das machen. Ja. Das heißt, dass bei der gefälschten Unterschrift der Schriftzug zusammengepflickt ist? Ja. Dann ist das eine typische Fälschung. Das macht man normalerweise beim Fälschen so. Natürlich, das ist typische Fälschung und da ist, die sieht auch nicht aus, so wie meine Unterschrift das sogar. Da kann man sofort mit den Augen sagen, dass es zwei, die sind verschiedene, da sieht man sofort. Und obwohl ich habe an die AXA auch früher meine Briefe zugeschickt, sie konnten da auch meine Unterschrift sehen. Aber an der AXA habe ich früher auch, sie haben mir nach dem Unfall 5.000 oder 6.000 angeboten. Es war irgendwie im Herbst 2010. Aber ich habe gesagt, nein, ich bin Invalid, ich bin schwer behindert. Ich werde nie einen Vergleich für so eine Summe unterschreiben. Ich habe so irgendwie im Oktober in 2010 an der AXA zugeschrieben. Also ich werde nie unterschreiben für diese Summe, kein Vergleich. Welche Summe steht im Vergleich drin? 6.000 steht da. 6.000? Ja, ja. Die haben mir damals auch 5.000 angeboten im 2010. Aber ich habe denen geschrieben, nein, schicken Sie mir erstmal meine 20% von meinem Lohn, das mir zusteht. Und ich habe von denen auch einige Sachen, die ich sollte für den Sportanzug kaufen, und ich wollte dieses Geld einfach von denen zu bekommen. Aber sie haben mir Vergleich angeboten für 5.000. Ich habe gesagt, ich werde nie einen Vergleich für ihnen für so eine Summe abschließen, weil ich bin behindert und schwer behindert bin. Obwohl ich wusste noch, damals noch nicht, was ist mit mir ganz los, aber ich konnte meinen Körper nicht fühlen. Erst nach über einem Jahr nach dem Unfall, nach eineinhalb Jahren, konnte ich meine Hände fühlen einfach so. Ich fühlte nur meinen Kopf und mein unterste Teil, aber keine Finger und sowas. Tja, schwierig in Mannheim einen guten Anwalt zu finden. Ich suche ja schon deutschlandweit nach zuverlässigen Rechtsanwälten. Es ist schwierig, überhaupt in Deutschland einen zuverlässigen Anwalt zu finden. Alle sind korrupt. Haben Sie mal Erfahrungen in Russland gemacht, früher als junger Mann? Was heißt, welche Erfahrungen meinen Sie denn? Ja, mit Rechtsanwälten. Nein, überhaupt nicht. Ich hatte kein Problem da gehabt. Ich wohne seit 23 hier in Deutschland. Und erstens Anwalt habe ich getroffen bei meinem... hier in Deutschland bei meiner Scheidung. Ich habe nie mit Anwälten zu tun gehabt. Mhm. Und ich wusste nicht an die Gesetzlosigkeit in Deutschland, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Ja, was hatten Sie denn von Deutschland erwartet? Als ich damals in 1990 gekommen bin. Ja, zum Beispiel. Was heißt, also wissen Sie, ich bin erstmal zum Besuch hierher gekommen, ich bin in der Zeche gearbeitet, ich bin Bergbautechniker von Beruf, und hier mein Onkel hat mir einfach so eine Möglichkeit arrangiert, dass ich in eine Zeche besuchen konnte. Hier, ich habe geguckt, wie da alles abläuft, ich dachte, ich kann hier auch arbeiten, vielleicht meine Tochter wird... Wissen Sie, das ist ein bisschen politische Sache, ich kann Ihnen erklären, weil darüber zu sprechen, sollte man die ganze Geschichte ganz voll zu begreifen. Ich sage Ihnen also, nach einiger Zeit wird allen klar, dass die Russen und Deutschen, die stammen von einer Rasse. Ja? Und sogar die Russen sind, also die Deutschen Nachfolger von Russen Rasse. Es wird bald herausgestellt, weil man findet mehrere alte Orte in Russland. Die sind viel älter als in Europa oder noch in Afrika oder Ägypten oder noch in Indien oder noch irgendwo. Das sind die ältesten Orte. Das bedeutet, dass die weißen Leute sind erstmal da gewesen in Russland. Ich bin gekommen, weil meine Frau Deutsche ist. Und ganze Familie wollte nach Perestroika bei Gorbatschow-Zeiten ausreisen. Ja? Ich hatte Tochter gehabt und was sollte ich sagen, lasse mich scheiden, es geht doch nicht. Ja? Aber wissen Sie, ich bin nicht so entzogen wurde, dass ich konnte immer Geld verdienen, was heißt, ich hatte Kopf und Hände immer und ich hatte nie Angst von irgendwas gehabt. Ich dachte, ob bei mir wird leben oder nicht, man sehen, was ich erreiche. Aber meine Tochter wird vielleicht eine Zukunft haben. Und so bin ich nach Deutschland gekommen. Oder sollte ich mich scheiden lassen? Das geht doch nicht. Mhm. Was habe ich erwartet? Natürlich habe ich erwartet, ich dachte... Wissen Sie, es ist so, in Russland war immer so eine diese, sagen wir, Eisenwand zwischen Europa und Russland. Das war extra so gemacht, damit wir in eigenem Saft da brödeln werden. Ich kann Ihnen jetzt auch nicht alles sagen per Telefon, aber ich weiß, dass die Leute, die in Russland an die Macht gewesen sind, Gorbatschow sogar, die sind Verbrecher. Und die werden nicht nach ein paar Jahren bestraft. Genauso wie die anderen, die jetzt an der Macht sind. Die werden auch bestraft. Es ist so wie eine Goebbels-Propaganda. Die lügen auch. Damals in den 90er Jahren, die Russen hatten alles. Die hatten 40 Jahre Essen gehabt. Die können mir glauben. Und es ist so, die Amerika hat diese Perestroika gemacht, die haben Gorbatschow gekauft, diese Perestroika haben die gemacht, damit Russland als schwachen Partner wird, einfach so. Die wollen Russland vernichten und Margaret Thatcher hat sogar gesagt, wir sind genug, 15 Millionen in Russland, alle Russen sollen vernichtet werden. Sie können das im Internet finden, ich lüge das nicht. Und sie führen diese Kampagne zur Vernichtung von Russland. Aber das russische Volk wird schon bald aufstehen. Und dann werden sie auch in Deutschland hier mehrere Sachen wissen, da werden sie nicht begreifen. Weil einige Leute machen die Augen und Ohren zu, wollen nicht denken, was passiert in Deutschland, wo Deutschland geführt wird und so weiter. Ja, die wollen nicht darüber denken. Aber nach ein paar Jahren, wenn die Russen wirklich da alles machen, dann kommt zu ihnen, dann werden sie auch wachen. Ich habe einen Brief, ich habe versucht, an einen Politiker hier in Mannheim zu wenden. Er hat versprochen, ich helfe dir, hat mir nicht geholfen, er hat mir auf meine Briefe nicht geantwortet. Ich habe ihm ein paar Mal über 60, 70 Seiten Text mit meinem Text, mit Briefen und mit Entschuldigung, ich kann nicht konzentrieren, mein Kopf tut weh und ich versuche. Hat nicht reagiert überhaupt und ich habe Ihnen einen Brief geschrieben, dass die Politiker führen Deutschland in falsche Richtung. Ja, ich habe da geschrieben und die einige, die aufwachen werden und richtig für das deutsche Volk und Deutschland machen werden, die werden von den Leuten geliebt. Was hat denn der Politiker zu Ihnen geschrieben, als er versprach, Ihnen zu helfen? Hat mir versprochen, dass er hilft, aber ich habe ihm die Sachen nach Berlin zugeschickt und da ist alles geblieben. Ich habe ihn zweimal nach Berlin zugeschickt, beziehungsweise hier im Büro abgegeben und auch dreimal geschrieben, aber keine Antwort erhalten. Obwohl im Büro hat er mir versprochen, weil es war bei uns damals irgendwelche Veranstaltung. Und ich habe mich damals an die Andrea Nahles bei uns in Mannheim gewendet. Ich habe ihre Rede gehört und gewartet, damit ich mit ihr sprechen konnte. Und habe ihr kurz meine Geschichte erklärt. Sie hat mir gesagt, das weiß ich, dies und das. Wir helfen dir irgendwie. Gab mir ihre E-Mail-Adresse. Ich habe an sie geschrieben, hat nicht beantwortet. Nach mehreren Monaten, da habe ich ihnen alle Büro von Nahles zugeschickt. Weil sie hat ein paar Büros, wenigstens. Ja. Ich habe überall Faxe und E-Mail zugeschickt. Später habe ich einen Anruf von Berlin erhalten. Mir wurde gesagt, dass ich muss an einen Abgeordneten in Mannheim wenden. Das habe ich getan, aber er sitzt am meisten in Berlin da, aber hat nichts gebracht. Ja. Ja, dann ist alles Wichtige erstmal gesagt. Schicken Sie mir das Papier zu. Bitte? Schicken Sie mir das Papier zu. Mach ich. Also heute ist schon spät und ich habe auch Kopfschmerzen. Aber morgen versuche ich ja. Ich schicke Ihnen, weil es ist so, wenn ich ein Fax zusende, also zu diesem Fax, da schreibe ich immer, diese Fax, zum Beispiel oben rechts schreibe ich ja, eine Plusanlage, drei Seiten zum Beispiel, ja, und unterschreibe ich Anlage, und da schreibe ich zum Beispiel Anlage, Brief von diesem Datum eine Seite zum Beispiel oder drei und so liste ich immer auf. Und wenn ich Fax zusende, da kriege ich Sendebericht. Und diesen Sendebericht hefte ich am Anfang dieses Faxes immer so. Das tue ich hier Ihnen. Also morgen schicke ich Ihnen alles. Wann kann ich dann von Ihnen hören irgendwas? Weil ich habe was gegen AXA. Ich möchte erstens 20% von meinen Lohn zu bekommen für diese drei Jahre irgendwie, fast drei Jahre. Das ist ganz besonders schwer. Da kann ich nichts zu sagen, weil ich selbst noch nach ordentlichen Anwälten suche. Da kann man versuchen, mal eine Umfrage zu machen. Danke. Danke, wenn Sie mir helfen, da, wenn ich was bekomme, kann ich mit Ihnen bezahlen dafür. Aber jetzt, ich sage Ihnen ehrlich, ich kann nicht, ich kämpfe so wie ich kann. So wie mir meine Gesundheit zusagt. Wollen Sie Ihre Telefonnummer noch veröffentlichen? Auf jeden Fall, kein Problem. Wie ist die Nummer? 0151? Ja. 566? 566? 34? 34? 696. 696. Ja. Also ich wiederhole, 0151 566 34696. Ja. Nachname nochmal? Nikolai mit K und AI am Ende. Waschigriff PA, P wie Peter, Anton, SCH wie Schule, Ingrid, Gustav, Richard, Emil, Wilhelm. Waschigriff. Ja. Ja gut, dann warte ich auf Ihre Nachricht morgen. Danke, danke. Ja gut, auf Wiederhören. Schönen Tag noch, danke. Gute Nacht, tschüss. Ja.